NDR Info. Das Feature. Der Bürgerschreck. Der Protestler. Der Radikale. Der Provokateur. Der unverbesserliche Provokateur. Der Berufsprovokateur. Der lebenslange Berufsprovokateur bzw. der Chefprovokateur. Der Provokateur aus Leidenschaft. Der Anarcho. Der Anarchist mit Buchhalterseele. Der gotteslästerliche Situationist mit dem fuchsroten Bart. Der Avantgardist. Der subversive Avantgardist. Später auch der Eventgardist. Der aktionistische Rebell. Der subversive Rebell. Der Rädelsführer. Einmal Rädelsführer, immer Rädelsführer. Der Spaß-Guerriero, der Verkleidungskünstler, der letzte Bohemian. Der große Zampano, der Spinner der Bewegung. Der Dr. Kimball der Bewegung, der Obermufti des Chaos. Der Oberkommunarde, der Patriarch der Kommune 1, Il Nonno, der Apo-Opa. Großvater der Kommune. Dieter Kunzelmann. Feature von Peter Schanz. Moment. Wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht. Der Unruhestifter, ein Sonder. Ein radikaler Extremist, ein Terrorist. Der Psychoterrorist. Der Künstler ohne Werk, der Kasper der Weltrevolution, das Großkasper, der Politclown, der Eiermann oder auch Professor Eiermann oder der dreieiige Dieter. Der egomanische Rechthaber, die abscheuliche Figur, der paranoide Kauz. Denkmal und Karikatur seiner selbst. Ein Arschloch von Anfang an, sagt Uschi Obermeier. Der Pascha erster Ordnung, sagt Gretchen Dutschke, herrschsüchtig und verrückt. Ein klassischer Antisemit, sagt Wolfgang Krause. Ein Gefangener seiner Eitelkeit, sagt Götz Ahn. Ein manischer Erreger öffentlichen Ärgernisses. Der exzessive Nonkonformist, der alte Kulturanarchist, der große Aktionspolitologe. Und jetzt? Jetzt ist Kunzelmann tot. Richtig tot. Diesmal keine Wiederauferstehung für D.K. Diesmal Tod, Abschied, Trauerfeier. Im Alter von 78 Jahren wurde Dieter Kunzelmann im Juni 2018 bestattet. Unter Zeugen. Sie mag wohl glauben, ich sei Sex-Pistol-Fan. Malcolm McLaren sei ja wie er selbst Situationist gewesen. Ich bin absoluter Gustav Mahler-Fan. Auch wenn er mit einer Großnichte von Hans Knappertsbusch einmal eine Beziehung gehabt hätte. Und in der Kommune hätten sie auch immer den Streit Stones oder Beatles gehabt. Worüber wird hier eigentlich gesprochen? Und zweitens, warum? Und drittens, was war wo und wann? Oh, oh, oh, oh. Drei Gemeinsamkeiten verbinden mich mit Dieter Kunzelmann. Erstens der Geburtsort. Die Entbindungsanstalt Vulgo Frauenklinik in Bamberg-Oberfranken. Zweitens die Vornamen unserer Eltern, Otto und Amalie. Schließlich drittens das Elternhaus selbst. Meine Eltern wohnten bei seinen Eltern zur Miete. In den 60er und 70er Jahren verbrachte ich entscheidende Kindheits- und Jugendjahre im ersten Stock des Hauses des Bamberger Kreissparkassendirektors Otto Kunzelmann. Folgen zwei sogenannte frühe Kindheitserinnerungen. Erstens. Meine Mutter berichtete, seine Mutter hätte ihr gesagt, dass sie und damit wir alle keine Angst haben müssten, wenn wir einmal überraschend im Keller auf so einen bärtigen, wilden Kerl stoßen würden. Der sei nicht so bös, wie er ausschaut. Im Gegenteil, eigentlich ganz brav und außerdem so oder so bald wieder weg. Zweitens. Mein Vater berichtete, sein Vater hätte ihn schriftlich wissen lassen, er werde nun endgültig die Unterhaltszuschüsse einstellen. Aber dieser schlimme Sohn in Berlin hätte nichts anderes zu tun gehabt, als diesen Brief an den Spiegel zu verkaufen. Und da stünde er nun für jedermann zu lesen. Ganz übel. So etwas tue man nicht, weil sich das nicht gehöre. Fortan wurde Dieter Kunzelmann für den kleinen Oberfrankenbuben zu etwas, das er später als eine Referenzgröße seiner Jugend bezeichnete. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin ein Mann von Welt und Stil. Ich gehe um seit einer Ewigkeit, raube Seelen, kenne kein Gefühl. Ich war da, als Jesus voller Zweifel war und er rief in seiner Qual. Und als Pilatus sich die Hände wusch, erfüllte sich sein Schicksal. Zu einer Zeit, wo landauf, landab der 50. Geburtstag von 1968 gefeiert oder auch verflucht, jedenfalls wortreich begangen wird, wollte auch ich meine Bamberger Anfänge sortieren. Wollte versuchen, was mir früher zu Hause nie gelang. Den wunderlichen Helden meiner Kindheit endlich zu treffen. Das rote Schaf der Hausbesitzerfamilie. Können wir bitte reden? Über Bamberg 1969? Über das sogenannte Knastcamp in Ebrach bei Bamberg? Über den sogenannten Sturm auf das Bamberger Landratsamt? Über die Zerstörung des linken Buchladens in der Bamberger Kleberstraße? Über Kindsein in Bamberg? Die Kontaktaufnahme und die anschließende Verabredung verliefen über Monate und wie in einem Konspirationsratgeber für jugendliche Detektivanwärter in vergangener Zeit. Deckadressen. Analoge Kassiber, beredtes Schweigen, Nachfassen, schriftliche Datumskundgabe, fernmündliche Ort- und Uhrzeitpräzisierungen kurzfristig vom öffentlichen Fernsprecher aus. Schließlich Treffpunkt, überraschenderweise, an einem öffentlichen Ort. Ein Gastgarten im Hochsommer, mitten zwischen essenden, trinkenden, parlierenden Berlinerinnen und deren Besucher aus aller Welt. Mitten im berühmten SO 36, ganz nah am Bolleplatz, wo der alte Westberliner Kreuzberger Kiez zwischen Kotti und Schlesi, unweit des Görli, auch ein bisschen mit seiner Infantilität kokettiert. Ja, das weiß ich nimmer. Bitte? Nein, weiß ich nimmer. Lass uns mit dem Knastcamp beginnen. Oh, das weiß ich nimmer. Wir waren zu sehr auf Drogen und dann ging es ja um den TU Asta-Bus. Ja. Denn Tommy Weisberger, sein Bruder, war Asta-Vorsitzender. Und der Asta hatte einen herrlichen, nagelneuen Ford-Bus. Hier so ein Bus mit 3 Sitzreihen und ja. So. Für ihre Druckerzeugnisse und was weiß ich alles. Und naja, wir haben durch Tommy haben praktisch den Bus geklaut. Sind mit dem Bus nach Ebrach gefahren. Das ist derselbe Bus, mit dem er dann bis... Leider, bis Amman, bis Jordanien. Ja. Bis El Fatah, ja, bis zu den Palästinensern. Derselbe Bus, ja. Aber wir haben ihn dann nach der Rückkehr hier, war ja riesen Headline da am Schöneberger Rathaus, abgestellt. Und die haben doch dann behauptet, sie haben Sprengstoffspuren gefunden und so. Völlig erstunken und erlogen. Was wolltet ihr in Ebrach? Der Anlass war ja Reinhard Wetter, der erste, der in den Knast musste, wegen Schwarzfahren und Anti-Griechenland, Militär. Und ich weiß gar nicht mehr, warum er einwandern musste in den Jugendknast in Ebrach. Es war ja der allererste, der von der außerparlamentarischen Opposition in München und auch in Berlin, der rechtskräftig verurteilt wurde und seine Strafe antreten musste. Und er hat sie ja angetreten, ja, und daraus entstand dann, weil der war befreundet mit den ganzen Leuten hier, mit dem Jimmy und mit dem Fritz, die kannten den alle. Und ich kannte ihn überhaupt nicht. Egal, oder kannte ich ihn, weiß ich nicht mehr. Gerd Konrad hilft uns auf die Sprünge. Als früher Wanderer zwischen den Kommunenwelten in Berlin und München und als Filmhochschulstudent der ersten Stunde an der DFFB dokumentierte er das Ebracher Geschehen in seinem fragmentarischen Film »Die wilden Tiere«. Und dann haben wir eben beschlossen, okay, wir begleiten Reinhard Wetter zu seinem Knastantritt und machen ein Knastcamp, bauen da ein Zelt auf und diskutieren über die Strategie der Roten Hilfe und überhaupt, wie es in Deutschland weitergeht, weil ja eigentlich schon das Ganze ziemlich auseinanderfloss. Nicht? Also der SDS war in Auflösung, die APO versuchte sich zu strukturieren, liebäugelte mit Partei. Die APO war ja auch unheimlich stark durchsetzt von KPD und SEW und vielen, vielen anderen Gruppierungen. Naja, und letztlich kam es dann eben dazu, dass ich mit Katrin Seibold nach Ebrach gefahren bin, das alles auskundschaftet haben und dann eben einen Bauern gefunden hatten, der ihm sagte, ja, okay, ihr könnt auf meiner Wiese da so ein Zelt bauen und ihr könnt bei mir auch Kartoffeln kaufen und Milch kaufen und so weiter und so weiter. Naja, so wie das so ist. Und dann saßen wir dann da auf der Couch, haben ein Flugblatt produziert, was dann irgendwie verschickt wurde. Das wurde dann in der 883 publiziert und das hat dann verschiedene Gruppierungen angesprochen und die kamen dann tatsächlich an dem da verabredeten Tag mit ihren Autos in Ebrach an. Kommt zur Roten Knastwoche nach Ebrach. Ferienmotto Sommersemester 69. Fahr nicht gleich zu Vater, Mutter und dem Schatz, fahrt nach Ebrach und macht Rabatz. Mit einem Joint in der Hand Revolution auf dem Land. Treffen aller Landfriedensbrecher, Aufrührer und Rädelsführer. Mitbringen. Farbe, Papierrollen, Handabzugsmaschinen, Musikinstrumente, Kinder, kleinere Zelte, Decken, Schlafsäcke, Luftmatratzen, Streichhölzer, Kameras, Filme, Pinsel, Proviant, Hasch, Streichhölzer, Trips, Ölfarbe, Plakatfarbe, Fotoapparate, Tonbandgeräte, Steinschleudern, Granatwerfer, viel Farbe, Ärzte, Verbandszeug, Wassereimer, Kochtöpfe, Messer, Häftlingskleidung, blaue Arbeitshose und Jacke, Bereitschaftspolizeiuniform, Saugpostpapier, Richterroben, Streichhölzer, Spraydosen, Knaller, Megafone, Lautsprecheranlage, Busse, Sportgeräte, Bälle und so weiter, Fußballmannschaften bitte schon vorher bilden und einheitliches Trikot mitbringen. Es geht um den Dieter-Kunzelmann-Pokal, der am 14. Geburtstag hat. Geschenke mitbringen. Flugblatt, Zitat, Ende. Durch die Kontakte und so weiter kamen auch, also wir Berliner nach Ebrach und die ganzen hier Südfront, oder wie sie, Südfront hießen sie, glaube ich, die Münchner. Die haben ja tolle Sachen auch gemacht, waren doch alle mal in Österreich in Knast, weil sie da mit Leberkäse um sich geschmissen haben oder was. Wir hatten eine große Zeltplane gemietet in München, es war alles logistisch doch weitgehend vorbereitet. Ich glaube, wir hatten sogar die Sache mit den Klos geklärt. Man hatte halt so diese Romantik, dann Feuer machen und Fleisch braten. Und also es war alles so ein bisschen Woodstock-mäßig und Pipi-mäßig und Polit-mäßig. Auch Drogen waren im Spiel. Und naja, und dann kam es ja eben zu dieser berühmten Geschichte. Und dann kamen aus Frankfurt die Frankfurter Brandstifter. Also Andreas, die Gudrun, die Astrid Proll, die ganze erste Generation, die da ja noch, die waren auf freien Fuß. Das Heimatblatt Fränkischer Tag meldete die Erklärung des Landrats Otto Neukuhn, man werde alle Möglichkeiten des Versammlungsgesetzes ausschöpfen, um eine Terrorisierung der Ebracher Bürger zu verhindern. Die Bevölkerung werde daher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor Übergriffen geschützt. Und so erließ der Landrat eine Kreisverordnung, die aufgrund des bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes sogenanntes wildes Zelten grundsätzlich untersagte. Und die Regierung von Oberfranken erklärte diese Verordnung für sofort vollziehbar. Also, Zelte aufbauen verboten, Wiesen zur Verfügung stellen verboten. So wurde das Camp der APO ausgehebelt, bevor es hätte anfangen können. Auf den Sträßchen und Wiesen rings um die in einer ehemaligen schlossartigen Klosteranlage aus der Barockzeit untergebrachten Ebracher Justizvollzugsanstalt wollte nun nichts Rechtes in die Gänge kommen. Ein wenig abwarten, mal vors Gefängnis ziehen, ein paar Parolen rufen, ein bisschen Straßenmalerei und auf ein Schaf das Wort Hund sprayen, was auch zur Erregung der Bürger beitrug. Diese langhaarigen, bunten Leute, das müssen Hippies sein. Und keiner weiß, was die eigentlich wollen. Die selbst ja auch nicht mehr so recht. Wachsende Ungewissheit und Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Manche übernachteten in ihren Autos, ein paar in Bambergs linkem Buchladen, eine größere Gruppe auf einer Plane unter freiem Himmel am Waldrand. Mitten in der Nacht kam eine Truppe von, man sagt, es waren auch Gefängniswärter darunter, es kam eine Gruppe, ich würde mal sagen, vielleicht 20 Leute, die anfingen, uns mit Steinen zu bewerfen. Und die hatten Knüppel. Und die sind gegen uns vorgegangen. Wir waren im Schlaf. Man muss sagen, der eine oder andere hatte auch einen kräftigen Joint geraucht. Also wir waren auch in Dreamtime irgendwo. Und dann kam auf einmal diese Gewalt. Und fingen wir alle an zu schreien und sind zum Teil in den Wald reingerannt. Es war dunkel, keiner wusste mehr, wo ist Freund und Feind. Und die Steine flogen und das hatte die Polizei mitgekriegt. Und dann kam eben der Grenzschutz und hat unser Ding umstellt. Hat uns gesagt, wir schützen euch vor den gewaltbereiten Bürgern. Was in dem Fall auch tatsächlich der Fall war, weil es war so dunkel, es war überhaupt nicht festzustellen, wer da Täter war. Die hätten uns totschlagen können. Aber auch nach dieser Nacht war Verlass auf die aufgehende Sonne. Wir müssen uns sammeln, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen irgendwie zeigen, dass wir das mit den Bürgern uns nicht machen lassen. Sowohl mit der Bürokratie als auch mit den Bürgern. Also wir müssen irgendwas machen und daraus ist diese Aktion eben entstanden. Wer aber nun eigentlich der Aktionsleiter war, das sei nicht so klar gewesen. Das hing auch damit zusammen, ja, Fritz und Dieter. Also Teufel und Kunzelmann. Wenn man mal die sozusagen als Autoritäten gesehen hat, die waren ja irgendwie so ein bisschen auseinander. Und beide waren ja so ein bisschen, also Fritz war ja auch eher so dieser Spaßclown, der sich dann auch, sagen wir mal, irgendwie nicht konkret zu etwas geäußert hat, sondern ja, man dann auf Dieter guckte und Dieter war dann schon irgendwie die Person, wo man dann sich Orientierung erhoffte, nicht? Und der dann eben auch was gesagt hat und sich was ausgedacht hat. Ich glaube, er hat sich diese Sache mit dem Besuch ausgedacht. Der das Zeltverbot erlassen hat, der berühmt-berüchtigte Landrat Otto Neukomm von der CSU, da tauchte ihm auf, ich weiß nicht von wem, wir waren ja immer alle zusammen, man kann ja nie sagen, von wem eine Idee kommt. Naja, wir müssen zu ihm hin, wir müssen ins Bamberger Landratsamt und müssen das klären mit dem Zeltverbot. Wir sind mit dem gekaperten Asta-Bus aus Berlin, ne, mit Dieter Kunzelmann und so. Dieter hat einen Chillum gebaut, so groß wie ein Bierkuchen, mit roten Libanon natürlich. Und dann haben wir das Ding gedampft und sind in Richtung Bamberg gefahren, um uns heftig bei dem Landrat Neukomm zu beschweren über die Lex Ebrach. Ne? Aber naja. Ja, dann sind wir eines Frühs mit allen verfügbaren Autos nach Bamberg gefahren und haben das Landratsamt gestürmt. In der sogenannten Weinstube Pizzini, bereits in den 60er Jahren Wohnzimmer und Brutstätte Bamberger Anhänger der antiautoritären Bewegung und so auch für mich in den späten Schülerjahren das Paradiesgärtlein meiner bescheidenen Subversionen, treffen wir den Fotografen Werner Kohn und Christoph Mück, Sohn der legendären Wirtin Walli Mück, geborene Pizzini und nun selbst Wirt, beide erfahrene Ebrach-Veteranen. Und wir treffen sie nachmittags, während das Pizzini für den nächtlichen Gebrauch hergerichtet wird. Jetzt, Moment, jetzt geht's weiter. Jetzt irgendein winziger Tante-Emma-Laden, wo der Opa vorne auf der Bank sitzt und Pfeife raucht und die Oma drin ein paar Sachen verkauft und so. Und da kommen die wilde, bekiffte Horde langhaarigen Anarchisten aus Berlin und sonst woher und gehen komplett rein in den Laden, eine ganze Busladung. Einer kauft Kaugummis und die anderen klauen, was zu klauen geht und stürmen wieder. Und dann noch schneller Steichler Pfirsiche mitgenommen, versteckt vor der Tür, eingestiegen und fort. Ey, ich war völlig fertig, ne? Und hab gesagt, ey, was ist da los? Was ist denn da? Was, sag mal, ey, da, na? Mir haben die Worte gefehlt. Die wissen doch, dass wir klauen. Das ist schon heftig. Und ich meine, es ist klar, dass dann die Landbevölkerung dann dazu Steinen und Knüppeln greift. Ne? Weil das war schon echt nicht vorstellbar für mich. Also diese Abgehobenheit, was weiß ich, der Großstadtgeschädigten. Ja, dann sind wir eines Frühs mit allen verfügbaren Autos nach Bamberg gefahren und das Landratsamt gestürmt. Kleinen Moment noch bitte. Und dann ging es ja runter, den Kaulberg runter, ne? Von der Würzburger Strecke. Dann war das Landratsamt nicht mehr da, wo es vorher war, wo es der Dieter noch gekannt hat. Dann musste ich denen sagen, wo das neue Landratsamt ist. Ne? Und dann habe ich die da hingelotst und dann sind wir halt da rein. Jetzt aber, bitteschön. Ja, da sind wir rein, alle gestürmt und wollten zum Neukomm. Im zweiten oder dritten Stock war der Und die waren völlig überrascht, Pförtner und alle Leute und so. Und die Sekretärin im Sekretariatszimmer hat dann gesagt, er ist überhaupt nicht im Hause. Naja, dann sind andere gleich in sein Zimmer und ich habe mich etwas zurückgehalten am Akten aus dem Fenster und was weiß ich. Und dann haben die natürlich sofort Bullen und so weiter, aber die brauchten natürlich die Bullen. Nebenan hat sich so eine, damals war ein Fernschreiber ja noch ein Hightech-Instrument, was weiß ich, gab ja noch nicht so viel Gerätschaften in so einem Büro auf jeden Fall. Der eine übertätowierte sein Dreiviertelleben im Erziehungsheim und Knast. Geladene Typ hat halt gleich den Fernschreiber genommen und hat ihn bang am Boden zerschellen lassen. Und so. Und dann, oh Schreck, was ist denn jetzt los? Und dann, jetzt müssen wir langsam wieder gehen, so ungefähr. Ne? Dann sind schon die ganzen Akten zum Fenster rausgeflogen. Naja, und dann habe ich es halt nicht mehr geschafft zu gehen, ohne erwischt zu werden. Ich meine, das Bild, wo der Dieter sich dann noch entwindet. Ne? Ich war einer der wenigen, der noch rausgekommen ist aus dem Landratsamt. Die anderen haben sie alle da verhaftet, die dann im Kaffeesandbad im Gefängnis gelandet sind. Aber vorher sind sie alle aus Polizeirevier gekommen. Und nach alter Westberliner Tradition, man hat immer den Gefangenen Essen und Trinken gebracht im Polizeigewahrsam. Und ich gehe zur Polizei in ihre Zentrale da irgendwo und bringt ihn also. Ach schön, Herr Kunzelmann, dass Sie auch kommen. Das vom Bamberger Volksmund sogenannte Café Sandbad, die örtliche Justizvollzugsanstalt, ist seit gut 250 Jahren ebenfalls in einem barocken Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Elisabethenspitals mitten in der Altstadt untergebracht. Vor den verbrecherischen Insassen gruselten wir uns. Aber das Gebäude war so schön wie das Palais unseres Erzbischofs. Und in diesem Knast waren plötzlich neben Otto Kunzelmanns Sohn Dieter und Wally Mücks Sohn Christoph auch die Nicht-Bamberger Fritz Teufel, Georg von Rauch, Thomas Weißbecker und weitere 25 Männer und 10 Frauen. Weil wir ja auch gar nicht wussten, was läuft da jetzt. Wir hatten ja Angst, gegen einige liefen Haftbefehle. Diese Truppe mal in einem Knast zu haben, war ja auch lecker gewesen. Man hätte sie alle einfach festhalten können, nicht? Also wir wussten überhaupt nicht, was da los ist. Telefonierten, große Aufregung. Es hätte möglich sein können. Es kann doch sein, dass die Haftbefehle schon gab, aber die haben in Bamberg nicht nach Berlin angerufen, wen sie alles haben. Das kann auch sein, weiß ich nicht. Wir haben dann gesagt, was machen wir jetzt? Okay, wir gehen alle vors Gefängnis. Machen da sozusagen schon wieder eine Demonstration, blockieren den Verkehr oder stören den Verkehr. Und warten mal ab, was da so passiert. Was kommen da für Signale? Und vor dem Café Sandbad-Knast warteten auf der Straße unter anderem Brigitte Mohnhaupt, später Terroristin und RAF-Mitglied, Ina Siebmann, später Terroristin und Mitglied der Bewegung 2. Juni, Irmgard Möller, später Terroristin, RAF-Mitglied und einzige Überlebende des kollektiven Selbstmordes von Stammheim 1977. Und ein paar Dutzend weitere sympathisierende Demonstranten. Und ein paar Dutzend Bamberger Bürger, von den Heimatblättern zum Pöbeln animiert. Als dann die ersten rauskamen, war natürlich Riesenfreude. Und dann fragte man sich, ja, kommt denn auch der Kunzelmann raus, kommt denn auch der Fritz raus? Behalten Sie die. Und es kamen sie alle wieder heraus und sie ballten die Fäuste und reckten sie gen Himmel und küssten einander und gaben sich roten Wein aus der 2-Liter-Bombe, so sie nicht Pepsi-Cola tranken, und es war ein großes Jauchzen und Jubilieren. Bernward Vesper kam auf der Durchreise, Raubdrucke zu verticken und hoffte, seine Ex-Verlobte Gudrun Enslin zu treffen, die mit Andreas Bader und Astrid Proll aus Frankfurt angereist war, aber den Raum Bamberg-Ebrach schon wieder verlassen hatte. Vesper war begleitet von Lena Konrad, Gerd Konrads Ex-Frau, die wenige Tage später in München zu Dieter Kunzelmann, Georg von Rauch, Ina Siebmann und Albert Fichter in den Asterbus steigen und mit diesen über Italien nach Jordanien fahren würde, wo der Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen sich zu den Tupamaros West-Berlin wandelte. Und Alice Schwarzer kritisierte als Journalistin für die Satirezeitschrift Pardon, wie sich die Knastwoche einfach so verkrümelt hätte. Kein informatives Flugblatt an die Bevölkerung, keine Informationen an die Presse, keine Aktionskritik, von den angekündigten Seminaren über Strafvollzug ganz zu schweigen. Das war astrein, das Ebrach, das war astrein. Wenn nicht dieser Terror gewesen wäre, du darfst ja nicht vergessen, es ging ja nicht nur um das Zeltverbot, sondern es war doch der berühmte Strauß-Spruch, wo sich selbst der deutsche Richterrat dagegen verwahrt. Wer sich aufführt wie Tiere, der muss auch so behandelt werden. Also das war ein Riesenskandal. Kunzelmann sagte 1993 in einem Gespräch zum 25. Geburtstag von 68, dass Ebrach von der politischen Bedeutung her sehr unterschätzt würde. Ebrach sei das letzte legale Zusammentreffen gewesen von Leuten, die anschließend in den Untergrund gegangen oder gedrängt worden waren. Ich kenne die Ansicht vom Kunzelmann schon. Das ist ein wenig romantisiert. Ich halte das für einen Mythos. Ich glaube, dass das Kaplan war. Ich weiß es aber nicht. Also wussten ja nicht mal, wo das Landratsamt ist. Kann man sagen, keine Planung. Das war wirklich so. Die haben nicht gewusst, dass das neu gebaut wurde. Also keine Strategie, nichts. Wieder ein Mythos geplatzt. Die APO war also weitergezogen. Ja, wir haben die Mondlandung in München erlebt, in einer Riesenwohnung von Jimmy Vogler oder was. Aber in Bamberg war noch etwas geschehen. Das kam so aus dem inneren, unteren Sumpf plötzlich empor. Und das war vorher, haben wir das eigentlich nicht gehört. Das war dann nicht mehr so gemütlich. Gerhard Brückner hatte mit Gefährten den linken Buchladen in der Kleberstraße gegründet. Auch als pädagogisches Projekt zur Aufklärung Bamberger Schüler und in Bamberg stationierter US-Soldaten. Die nahmen auch Zwölfjährige ernst. Und so ernst wollte ich ab sofort auch von meinen Eltern genommen werden, als ich das kleine rote Büchlein mit den Worten des großen Chinesen nach Hause trug. Und da hat sich dann in den Familien, in der Bevölkerung auch irgendwie kamen Widersprüche zutage, die dann auch schon zum Teil schlechte Stimmung auch, also uns gegenüber, verursacht haben. Also wir wurden dann nicht mehr so, wie man vorher gesagt hat, naja, das ist halt der mit seinen langen Haaren. Das haben sie sich dann dran gewöhnt. Aber dann plötzlich waren diese Personen identifiziert, dass die diejenigen sind, die auch da bei dem Sit-in oder bei der Demonstration dabei waren oder hauptsächlich sogar das mitorganisiert haben. Da war dann plötzlich eine andere, man hat es so gemerkt. Das wurde nicht mehr so toleriert. Und in den zwei Tagen nach dem sogenannten Sturm auf das Landratsamt hatte man die einschlägigen Sprüche noch öfters gehört. Ab ins Arbeitslager mit euch. Beim Adolf hätte es das nicht gegeben. Euch hat man beim Vergasen vergessen. Und dann hören wir bloß, die ist ja ziemlich eng, die Kleberstraße, Bremsen quietschen. Das waren so vielleicht 4 Autos oder so. Und Türen klappen und dann ging's also gleich los, also ein Geschrei. Und dann waren die aber schon drin und haben also die ganzen Regale und alles, was da so war, alles rausgeschmissen und verwüstet und uns eben angegriffen. Ich war dann auf dem Boden gelegen und da sind, also einer zumindest, oder vielleicht waren es auch 2, auf mir rumgetrampelt. Also es war aber ganz schlimm. Und dazwischen war die Polizei da und da standen die und haben einfach zugeguckt. Mit 12 stellst du dir jetzt Fragen. Was sind das für Leute, die verprügeln, die gut zu dir sind? Was sind das für Leute, die Prügler prügeln lassen oder sogar noch anstacheln? Was ist das für eine Stadt, in der du aufwächst? Dieter Kunzelmann hatte schon Anfang der 60er Jahre seine ersten Erfahrungen mit der bayerischen Justiz gemacht Nach einer gescheiterten Bamberger Schülerlaufbahn, worauf wir noch zurückkommen müssen, nach einem Fehlversuch als Sparkassenlehrling in Coburg, wo er französische Literatur verschlang, und nach einem prägenden Sommer unter Pariser Brücken, wo er für sich die Technik des Umherschweifens als Lebens- und Äußerungsform entdeckte, bezog er schließlich in München-Schwabing einen Keller und wurde Mitglied der Künstlergruppe Spur, die bald die deutsche Sektion der Situationistischen Internationale bildete. Durch die Gruppe Spur habe ich ja sehr früh die ganze deutsche Malergeschichte und Künstlergeschichte mitbekommen. Also Blauer Rhein, aber auch vorher schon, wo ich heute noch ein Fan bin vom Caspar David Friedrich und Dadaisten, Surrealisten. Also die ganze Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts habe ich ja praktisch, also man konnte ja gut, wir waren halt Bamberger und man kannte dies und man kannte die Bilder und so, aber so richtig habe ich das alles erst durch die Spur. Kunzelmann übernahm die aktionistische und die literarische Arbeit innerhalb der Spur. Ich habe überhaupt kein Talent zu malen. Nee. Kunzelmann schrieb für die Spur Texte, Manifeste und Lyrik in surrealistisch-dadaistischer Manier, in denen auch die Jungfrau Maria in sexuell konnotierten Zusammenhängen erschien. Und nein, wir liefern hier jetzt keine aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate. Kunzelmann wurde wegen Pornografie und Gotteslästerung erstmals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mit Revisionen lief das Verfahren letzten Endes über 14 Jahre. Durch den Spurprozess hat sich sehr viel ins Politische eskaliert, weil du warst da sofort konfrontiert mit der bayerischen Justiz, weil doch alles Nazis sind doch alle übernommen worden, weil doch dieselbe Justiz in den 60ern. Ob also auch er, wie so viele spätere APO-Protagonisten, durch einen Nazi-Vater konditioniert gewesen sei? Ja, mein Vater war ein aufrechter Mensch. Mein Vater war ein astreiner Typ. Ich habe meinen Vater sehr gemocht. Obwohl wir viel dann später Zoff da hatten oder so. Aber mein Vater war, mein Gott, ich habe eine tolle Kindheit gehabt und alles. Und mein Vater war ein großzügiger, liberaler Mensch. Und er war in der erzkatholischen Stadt Atheist. Das darf man nicht vergessen. Agnostiker ist besser als Atheist, Agnostiker zu sagen. Aber am nächsten Tag nach der Stürmung auf dem Landratsamt ist mein Vater zum Neukomm gegangen, der ja nicht nur Landrat war, sondern er war ja auch Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Bamberg. Mhm. Er war ja letztlich der Vorgesetzte meines Vaters. Der allerletzte, aber er hat sich um nichts gekümmert, die waren völlig autonom. Und mein Vater ist zu ihm hingegangen, zu Otto Neukomm, einem wirklich ganz rechten CSUler, war, und hat seinen Rücktritt angeboten. Und weißt du, was Otto Neukomm zu ihm gesagt hat? Aber Herr Kunzelmann, wir haben doch keine Sippenhaft mehr. Respekt, ja, habe ich auch. Respekt, wa? Ja, manchmal sind konservative Menschen, haben ein unglaubliches Rückgrat in bestimmten Sachen. Moment, was hat Kunzel gerade gesagt? Können wir das bitte noch einmal hören? Ja, manchmal sind konservative Menschen, haben ein unglaubliches Rückgrat in bestimmten Sachen. Leider wäre das beim Vater seiner Mutter nicht der Fall gewesen. Also, Hakenkreuzfahne haben sie rausgehängt. Mein Kind, zum Glück ist er gestorben. 2 Wochen vor meiner Geburt ist ihr Vater gestorben. Seine Kriegs- und Nachkriegskindheit sei ein herrliches Abenteuer gewesen. Angeln in der Regnitz zur Ernährung der Familie, nächtliche Besuche in den Luftschutzbierkellern im übergroßen Pelzmantel seiner Mutter, die Befreier, seine ersten Afroamerikaner, die im Garten der Familie ihre Küche aufgebaut hätten. Und zu einer ordentlichen Bamberger Kindheit gehöre natürlich auch der Ministrantenjob. Beim Ministrieren in der Kapelle der Entbindungsanstalt sei ihm zwar immer schlecht geworden, manchmal sei er einfach umgefallen, aber die Extrazulagen bei Beerdigungen hätten das wieder wettgemacht. Also da warst du ja King. Da Verstärken und es ist jetzt das Illusioniert. Ministrant ist jetzt das Illusioniert, wenn du die Glocken läutest und alles, verstehst du? Das ist Theater. Ja, das ist Theater. Und wir fragen uns, ob der Showwert des katholischen Ritus einen entsprechend disponierten Jungen nicht geradezu folgerichtig auf die steile Bahn eines subversiven Aktionisten-Performers geraten lassen muss. Ich war ein Spitzensportler und deshalb war ich absoluter Schulversager und habe nur Schulterror erlebt, weil ich laufend durchgefallen bin, weil für mich war nur Fußball und Tischtennis maßgeblich. Und ich habe nie Schularbeiten gemacht und so. Ich weiß heute noch nicht, ob ich mittlere Reife habe oder nicht. Ich war in der 6. Klasse, glaube ich, das dritte Mal durchgefallen und hätte die Schule verlassen müssen. Und dann hat mein Vater mit dem Schulrektor, die wohnten ja bei uns um die Ecke, vorne neben der Frauenentbindungsanstalt, die haben irgendwie, wir geben ihm die mittlere Reife, aber er muss gehen. Und er musste gehen. Wir haben doch unheimlich tolle Aktionen gemacht. Wir haben doch den Adventskranz, einen brennenden Adventskranz aus dem zweiten Stock auf den Schulhof geschmissen. Ging bis zum Bayerischen Kultusministerium, weil die irgendwas vermuteten. Es war Spaß. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 15, 14, 15. Kunzelmanns erste Happening-Performances begann also weit vor seiner Situationistenzeit. Und die Scheiße war alle am alten Gymnasium. Mich haben sie immer zum Schulsprecher gemacht. Ich kannte halt viele Leute, weil ich immer durchgefallen bin. Auch ich hatte schon weit vor der mittleren Reife etliche blaue Briefe wegen ungebührlichen Vertragens bekommen und infolgedessen gelernt, die Unterschriften meiner Eltern zu fälschen. Wo aber Gefahr ist, wächst bekanntlich das Rettende auch. Ohne den Bamberger Filmclub weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Beim Mittagessen am Sonntag hat meine Tante Gatta meinen Vater attackiert. Der Film, der war doch überhaupt nichts für einen Täter. Der hat sich immer aufgeregt, dass ich in den Filmclub durfte. Mein Bruder ist rein, war die Älteren und meine Eltern und die ganzen Canet-Filme, Hafen im Nebel. Es folgt eine stattliche Aufzählung französischen Filmschaffens. Mit Titeln, Regisseuren, Schwerpunktdarstellerinnen und jenen Städten und Lichtspielhäusern, in denen er sie gesehen hat. Vielleicht der rechte Zeitpunkt, kurz über Viva Maria zu sprechen. Chanté la douceur des tropiques, on a chanté Venise et ses canaux. Wir springen ins Berlin des Jahres 1966. Kunzelmanns subversive Aktion testet mögliche gemeinsame Plattformen mit den prominent werdenden Kräften des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Ein Teil unserer inhaltlichen Debatten war: Soll man sich Guerilleros in Südamerika anschließen oder hier? Und dann kam Viva Maria. Und wir wussten irgendwie schon, dass die Besprechungen muss man sich anschauen. Und Louis Malle, wir waren eh Moreau und Louis Malle-Fan. Und dann sind wir alle zusammen in den Film gegangen. Zooballast, das werde ich nie vergessen. Zooballast den Film und nachher ins Aschinger. Aschinger war so, die Erbsensuppe für 90, ja, am Bahnhof Zoo, gleich neben Zooballast. Für 90 Pfennig, du konntest so viel Brot essen, wie du wolltest. Ja. Und in Aschinger fiel die Diskussion über den Film an. Und das Interessante an dem Film ist ja neben dem, dass es ein toller Film ist, mit den Guerillas, die aus Europa kamen, am Schluss kehren sie ja zurück. Die letzte Sequenz ist ja in Paris, wo sie singen. Genau. Ja, und das war natürlich also für mich und andere in der Riesendiskussion im Aschinger war natürlich nein, wir bleiben hier. Oh, ihr kindsköppischen Revolutionäre, ließet euch von bunten Bildern zur Revolution bewegen. Wir mussten lang streiten über die Schlusssequenz. weil die sich zu den Guerilleros hingezogen fühlten. An erster Stelle Rudi Dutschke. Das wollten die in der Prädation überhaupt nicht hören, sondern die wollten ja hin. Oh, ihr hundsföttischen Revolutionärsdarsteller. Wolltet euch von einem Film zur Revolution bewegen lassen, der diese doch so herrlich ironisiert. Mensch, Dieter, schau doch noch mal Viva Maria zusammen mit deinem Enkel an. Und dann frag ihn, wie er es mit der Revolution hält. Und schon ist Kunzel noch einmal nach Bamberg gesprungen. Habe ich vorhin gar nicht erzählt von den Bambergern. Das ging doch dann so weit, dass er am Dom stand. Elvis ist unser Gott. Kennst du das? Gibt's Fotos? Na klar kenne ich die Fotos. Und ich hatte immer gehofft, er, Kunzel, wäre der Urheber gewesen. Bevor er meine entsprechende Frage beantwortet, folgt aus gutem Grund zunächst jene Passage unseres Gesprächs, die er mit Sperrvermerk bis zu meinem Tod versah. Aus Scham vor seinem Enkel, der soeben von einem längeren Mittelamerika-Aufenthalt zurückgekehrt, so alt ist, wie er war, als er am 50. Geburtstag seiner Mutter 1959 an Bamberg vorbei bis Paris trennte. Was ihm sein großer Bruder bis heute nicht verziehen hat. Januar, Februar 69, reines Opium. Ja, Freunde aus Kabul gebracht, damals sind ja alle Kabul. Hat uns so ein ganzes Spießrot Opium auf den Tisch gelegt. Ja. Naja, und die Ina Siebmann war ja Apothekerin. Ja. Also deshalb haben wir nie irgendwas mit Hepatitis oder so gehabt. Ja. Die kannte sich perfekt aus, jeder hatte extra Schmidt. Ja. Also ich muss dir sagen, Peter, ein Opiumflash. Also wenige Sekunden nach dem Ding war. Also, das ist unglaublich. Es ist besser wie ein Orgasmus. Ein Opiumflash ist besser. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert. 30 Sekunden oder vielleicht weniger, weiß ich nicht. Oder mehr, kann ich nicht sagen. Wir haben ja nur, ich weiß nicht, wie das weg war. Alle haben sich in den Schuss gesetzt, wie das wäre. Ich habe nie mehr reines Opium. Ob er denn nie gefährdet gewesen wäre, da nicht mehr wegzukommen? War nie ein Problem, als wir die Erfahrung gemacht haben. Naja, es war nach dem Opium war mal ganz kurz Heroin, aber sehr kurz noch in der Stephansstraße. Und weil wir alle vernünftige Menschen waren, trotz der Drogen, nach 2-3 Schüssen hat Ina gesagt, Schluss, hat alles weggeschmissen, was wir hatten. Es war aber dieses gepanschte Berliner Heroin, ich weiß auch nicht. Genau ein Jahr nach dem Ebracher Knastcamp am 19. Juli 1970 wurde Dieter Kunzelmann, den gefälschte Papiere als ostfriesischen Studenten Wolf Ulrich Schimmang ausweisen sollten, auf dem Berliner Flughafen Tempelhof, wo er seine Freundin Ina Siebmann abholen wollte, verhaftet. Wegen versuchter menschengefährdender Brandstiftung auf dem Berliner Juristenball. Im Rückblick auf diese Zeit der Irrungen und Wirrungen, wie Kunzelmann das Jahr von Ebrach, Jordanien, und der Gründung der Stadtguerilla-Gruppe Tupamaros West-Berlin in seinem 1998 veröffentlichten Buch Leisten Sie keinen Widerstand nannte. Im Rückblick auf diese Zeit der Irrungen und Wirrungen scheine ihm seine Verhaftung eine glückliche Fügung des Schicksals gewesen zu sein. Er verdanke diesem Umstand nicht nur am Leben geblieben zu sein. Im Gegensatz zum Beispiel zu seinen Freunden Georg von Rauch oder Ina Siebmann, die, Mitglieder der Bewegung 2. Juni, später im Schusswechsel mit der Polizei bzw. im Libanonkrieg getötet wurden. Sondern auch keine Aktionen verantwortet zu haben, denen Menschen zum Opfer fielen. Was bei einer weiteren Existenz als Stadtguerillero nicht auszuschließen gewesen wäre. Aber Bomben- und Brandanschläge, denen keine Menschen zum Opfer fielen, bleiben Bomben und Brandanschläge. Nein, weiß ich nimmer. Erst 2005 und dann in einer umfassenderen Arbeit 2013 präsentierte der Politikwissenschaftler und 68er-Chronist Wolfgang Kraushaar den Namen und das Geständnis des Bombenlegers im Westberliner jüdischen Gemeindehaus am 9. November 1969. Albert Fichter. Ein Reisegenosse Kunzelmanns auf der Jordanienfahrt im Anschluss an das Ebracher Knastcamp. Kraushaar und Fichter behaupten die Verantwortung Kunzelmanns. Der Fernsehjournalist Georg M. Hafner teilt diese Einschätzung in seinem Dokumentarfilm als der Terror zu uns kam. Oh, sie mir hier das alles unterstellen. Mit der Jüdische, das 9. November. Ja, 69. Jüdische Gemeinde. Genau. Die, jeder weiß, dass es eine Attrappe war. Und ja. Ach, egal. Und schon als ich ihn fragte, ob er damals auf die Bamberger Domtür geschrieben hätte, dass Elvis Gott sei, oder ob er wisse, wer es gewesen wäre, antwortete er, na ja, man frage nicht Leute nach solchen Sachen. Das tue man nicht. Mich fragen immer Leute wegen der Inga Möller, weil sie ja nun die einzige Überlebende von Stammheim ist, ne? Die Inga Möller. Und dann fragen sie mich, ja, hast du sie denn mal gefragt, was da wirklich los war? Würde ich nie auf die Idee kommen, die Inga Möller, wo wir uns sehr gut verstehen, sie lebt ja in Hamburg, und auch die Mona, die habe ich ja bei der Fritz-Beerdigung, waren sie ja alle da, ne? 010. Ich würde nie auf die Idee kommen, solche Leute zu fragen, sag mal, wie war denn das? Oder hier Ernesto Grasshoff, ein uralter Freund, der hier Theater, der hier am Krippstheater. Ernesto Grasshoff sagt dir nichts. Nee, ich kenne das. Kaiserslautern, ja. Kaiserslautern Banküberfall. Also ich kenne den, weil Dorothea Ritter ein Mitkommen hat, die hat ihn rausgeboxt. Und ich war Nachbarin von ihr, Nicola See und alles. Wir waren sehr eng befreundet, er hatte noch jetzt ist im Altenheim in Zehlendorf, aber da hatte sie noch ihre Praxis am Neulendorfplatz. Die ganze Szene war bei ihr, war eine tolle Ärztin, Dorothea Ritter, erste K1-Generation. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Ernesto zu fragen, sag mal, Ernesto, was war da eigentlich in Kaiserslautern bei der Schießerei? Macht man irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht begründen, aber irgendwie würde mir das sehr gegen Strich gehen, irgendwelche Ex-Terroristen zu fragen, was denn nun eigentlich in Stammheim in der Nacht passiert ist. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass sie umgelegt worden sind. Ein Arschloch von Anfang an, sagte Uschi Obermeier. Umso mehr muss ich sie schätzen, dass ich die nie gefragt habe, was sie eigentlich meinen. Die Inga Möller, Irmgard Möller. Ich habe nämlich noch ein Handtuch von dem Hotel, in dem Ströbele immer übernachtet hat, wenn er sie im Knast bei Lübeck besucht hat. Der Pascha erster Ordnung, sagte Gretchen Dutschke. Herrschsüchtig und verrückt. Die ist so ekelhaft, diese Frau. Stopp, das bezog sich nicht auf Gretchen Dutschke. Das ist nicht seriös. Von wem ist denn die Rede? Von dem Unaussprechlichen und dieser noch unsäglicheren. Das weißt du nicht? Nein. Unglaublich. Er ist ein Typ, der immer ein Herrschaftstyp, sagen wir mal. Er wollte immer dirigieren und sozusagen Macht über andere haben. Ja, das hat sich durchgezogen. Also ich war ja oft in der K1 auch, und also sein Verhalten war wirklich unter aller Sau. Aber irgendwie war das halt so seine Rolle. Aber da will ich jetzt nicht weiter. Das lernst du am altsprachlichen Gymnasium schon vor der mittleren Reife. De mortuis nihil nisi bene. Nichts Böses über die Toten. Wenn einer aber so vorsätzlich und lautstark in der Öffentlichkeit agierte, wenn einer, wenn schon nicht wirklich populär, so doch sehr prominent geworden ist, wenn einer zu seinem Tod ohnehin ein eher spielerisches Verhältnis hatte. Wenn du deinen Tod organisierst, oh, da habe ich Probleme gekriegt, wie ich wieder auferstanden bin. Uralte Freundinnen haben Schluss gemacht mit mir, weil sie es geglaubt haben und ich sie nicht informiert habe. Da ist noch zu vieles offen. Also, nachsetzen, nachhaken. Danke, dass du mal am roten Faden noch festhalten kannst. Also nachfragen. Ja. Marzuch umgekehrt, nicht gern, weil man eh verweigert. Man verweigert ja eh. Ja, vielleicht würden sie mir gegenüber jetzt, wo alle tot sind. Ich habe ja nun einige Charakterschweine in meinem Leben kennengelernt. Besonders dieses hochstapelische Charakterschwein, dessen Namen ich auch nicht nenne. Bombi Baumann. Oh, er ist zum Glück jetzt unter der Erde. Er ist zum Glück unter der Erde. Und ich weiß nicht mal, auf welchem Kirchhof er ist. Er ist nicht auf dem Dorotheenstädtchen. Wenn ich jemals noch ein Buch schreiben würde in meinem Leben, dann ist es mit dem Titel Friedhofsbegegnungen. Mhm. Ich bin ein absoluter Friedhof-Fan und staatlich geprüfter Grabpfleger, muss immer mehr Gräber pflegen. Regelmäßig gehe er auf den Dorotheenstädtischen Friedhof zu seinem Freund Fritz. Alternierend auf den Dreifaltigkeitsfriedhof 2 in der Kreuzberger Bergmannstraße zum Grab seines Spurfreundes H.P. Zimmer und jeweils am Todestag seines Freundes Georg von Rauch, dessen Grab leider weit weg in Kiel sei, besuche er entweder in Dahlem Rudi oder in Tempelhof Ulrike. Er hat, glaube ich, ein Bild von sich, wie er sein will und wie er in die Annalen eingehen will. Das ist ihm ja ganz wichtig, dass er als einer wirklich auch eingeht, als der Kreator der anarchistischen Bewegung Deutschlands oder Europas oder irgendwie sowas. Das wäre ihm natürlich am allerliebsten. Und da tut er alles dafür. Er will immer irgendwo in bestimmten Geschichtsbüchern genannt werden als derjenige, der eben das pflegt. Er. Dazu gehört vielleicht auch so dieses Bild, eben seinen Genossen, der vor ihm gestorben ist, das Grab zu pflegen. Das ist ja auch eine ganz ehrenwerte, anarchistische Rentnerarbeit. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Diesmal keine Wiederauferstehung. Diesmal Tod, Abschied, Trauerfeier unter Zeugen. Mit 78 Jahren im Juni 2018. Wie gewünscht in der Urne, nicht im Sarg. Zu Mutter und Vater ins Familiengrab. Naja, man muss ja sagen, ich war das Lieblingskind meiner Mutter. Doch. Kunzelmann hat gerade gesagt, er sei eben das Lieblingskind seiner Mutter gewesen. Lieber D.K. Wir sind leider nicht fertig geworden. Ich hätte gerne von dir mehr gehört, als dass doch jeder wisse, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus sei nur eine Attrappe gewesen und zweitens vom Verfassungsschutz geliefert. Denn wir hatten ja angefangen, das abzuarbeiten, was du erstmals 1969 in dem sogenannten Brief aus Amman den Judenknacks genannt hast. Ich begann deinem Bericht über eure Debatten in Jordanien doch den Ansatz einer deutlich antisemitischen Haltung zu entnehmen. Und als Deutscher ist Palästinensern irgendwie verständlich zu machen, was eigentlich diese rassistische Ideologie des Antisemitismus und so klar zu machen, das war sehr schwierig. Aber hat Spaß gemacht. Aber ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht so genau, in wessen Tasche ich hier möglicherweise lüge. Ansonsten muss sich auch in unserer Geburtsstadt Bamberg sehr viel verändert haben in den 50 Jahren. Denn dein Nachruf im Heimatblatt Fränkischer Tag endet so. Bei allen Irrtümern, die er sich über die Jahre geleistet hat, in diesen erstickend konformistischen, neopuritanischen und neobiedermeierlichen Zeiten, wäre eine Figur wie dieser Dieter Kunzelmann überaus erfrischend. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Großvater der Kommune. Feature von Peter Schanz. Es sprachen Werner Wölbern, Thor W. Müller, Jonas Minte und Anna-Maria Kuritzowa. Technische Realisation Dominik Blech und Angelika Körber. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018. Of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change.